um 6.13 Uhr. Bog im rechten Winkel in Abteilung F ein und folgte entlang der Staatsgrenze der zwischen den Reihen 12 und 11 geschlagenen Schneise bis zur Markierung 134. Visitierte dort bei inzwischen einsetzender Aufhellung die von starken Regenfällen heimgesuchten Abteilungen G bis L, entdeckte bei Grabstelle 288 Spuren von Wildwechsel, alsbald bei Nähertreten Öffnungen in Zaun und Mauerwerk, Fährten, Schwarzwildtrittsiegel und gewahrte kleine, in Schildschrift für 6.25 Uhr durch das Registerbuch des Cimitero di Lieroi ausgewiesene, beiderseits des Grenzgitters sichtbare Erdaufwürfe in der Macchia, zwischen Villa Opicina und Orlik, sowie, teils verwüstet, winzigen Gärten ähnliche Maisfelder, geborstene, vom Blitz getroffene Korkeichen, wobei er für diesen Zeitpunkt eine unwirkliche Färbung des Himmels in hellrosa notierte, vereinzelt Stratocumuli oder Schäfchen angesichts der um 6.26 Uhr in Reihe 12 gemachten, unter dem Eindruck des Schreckens in umso schönerer Schrift von ihm festgehaltenen, in Wasserflecken zerronnenen, mit dem Kugelschreiber später nachgezeichneten Feststellung des Auftauchens einer Anzahl von 14 Leichen. Allesamt in offenen, frisch ausgehobenen, bislang unbekannten Gruben, wie auch der Zerstörung von Grabstelle Nummer 312, Ruhestätte des am 20.05.1944 gefallenen Majors Christian Wirth. Stätte flutartig ausgespült, geschändet, Grab leer. Wobei Rappaport anlässlich einer späteren Anhörung durch den Sostituito des Oberlandesgerichts Triest, Dottore Eduardo Santinelli, zu seiner Verstörung befragt, angibt, er habe das Datum der Ereignisse des 20. Mai 1962 auf dem Friedhof der Helden mit jenem auf dem Grabstein des Wirt vermerkten gestorben 20.05.1944 nicht ohne Schauder verglichen und womöglich einer Sinnestäuschung folgend die leere Gruft für die leibhaftige Erinnerung an die Auferstehung gehalten. Sterbliche Hülle des W. fehlt, hatte er protokolliert. Wohingegen zufolge der Einlassungen des bei der Bergung der Leichen tätig gewordenen Justizassistenten Miroslav Meyer anstelle des Leichnams eine auffällig geschminkte, wohl 40 Jahre alte Frau hockend im Grab des Wirt gesessen habe. Wie auch die Mehrzahl der 14 sitzend gestorben sei, nur wenige liegend. Eine noch geringere Anzahl in Doppelgruben. Paare allesamt. Und unter diesen ein Paar sich umschlingender, halbnackt, ohne Leibwäsche, in weißen Uniform drillig, Kittel, gekleideter Männer. Heinrich Dürr hatte sich für die Nacht der angekündigten Untat des 19. Mai unter seinem bürgerlichen Namen Enrico Cosulich am frühen Abend in der Gedenkstätte Risiera di San Saba einschließen lassen, einer ehemals als reichsdeutsches Polizeigefängnis dienenden Reismühle im Osthafen, wo selbst er mit Pistole, Tramezzini, Thunfisch und Ei sowie einer Arbeit der Psycholinguistik über das Nichtgeheure und einen den Morbus Sacca, die heilige Krankheit, betreffenden Kernsatz ausgerüstet: Der verwirrte Geist des von der heiligen Krankheit Befallenen ist nach einer Legende fähig, in Vergangenheit und Zukunft zu reisen und alles in einem Punkt zu vereinen. Wo selbst er sich also an eben jener Stelle im Obergeschoss des Zellentrakts F zwischen Krematorium und gesprengter Entwesungskammer einrichtete, an welcher die gemütskranke Dürr, Margarita, seine Mutter, am 8. August 1944 von der Greiferin Augusta Reis eingeliefert worden war und auf Nimmerwiedersehen verschwunden war. Dort und der Gestalt im Weichbild der steil in die Südwand des Karst sich in den frühen, fast schwarz sternlos anbrechenden Tag türmenden Stadt auf der Lauer, hatte er den Augenblick in sich festhalten wollen des unmerklichen Übergangs, der sich aus ihrer stille schälenden Lautlosigkeit in den unmerklichen Übergang des sich aus seiner Lautlosigkeit befreienden Abgangs, Abfalls von der Welt ab, sich nur im Nichts noch übertönender Abwesenheit eines jeglichen Tons, jeglicher Äußerung, nur über das Blattwerk noch mit der Ewigkeit kommunizierender Untäter. So, als könnten ihre wankenden Gestalten von ihrer Stille nun abgesetzt ins Innere von allem und von sich selbst gewesen sein. Als dann, 6.44 Uhr, als dann erst, als das Große, als das Sterben, als es zu Ende, als es so rasch gegangen war, als das Gift, als sie aus der Nacht, als sie abhoben, sich schallend, als aus der Totenstille anschwellend, als die in den Berg kalk sich fräsenden, fressenden Chöre der schrecklichen Zuversicht, in Verfolgung immer tatenloserer Täter, grundloserer, noch sich vor ihnen auftuender Abgründe, auf und heulend hoch davon, mit ihren Drehzahlen in ihre frühen Morgenstunden des 20. Mai, rasend Triest aus dem Schlaf jagten. Dann, als all dies, als schon nichts weiter mehr geschah, war er sich seines eigenen Schrecklichseins und seiner Sucht bewusst, des Umstandes wegen womöglich aufgebrochen, der Einzige zu sein und gewiss für einige Zeit auch noch bleiben zu müssen, der die ursächlichen Zusammenhänge von den Todesursachen und von den 14 einst erdachten Todesursachen in der Sierra de San Saba kannte und auch ihren Beschluss, in Erfüllung einer nie erloschenen eidlichen Schweigepflicht, zu sterben. Verwaltungsobersekretär Domenico Rappaport las den Bericht des Verwaltungsobersekretärs Domenico Rappaport in der Zeitung. Er las im Linienbus Trieste Centrale Villa Opicina Cimitero in der am 19. Mai erschienenen Wochenendausgabe des im Feuilleton des slowenischsprachigen Triestiner Tageblatts Primorski Dnevnik abgedruckten, vom mit dem Autor befreundeten Chefredakteur Bubnitsch selbst redaktionell betreuten Fortsetzungsromans Heldenfriedhof von Heinrich Dürr, Kapitel 1. Meine Entscheidung, der Veröffentlichung dieses Manuskripts zuzustimmen, war insofern in den Augen meiner Kollegen umso verwegener, als der Roman in die Leidensgeschichte Triests eingriff und deren nie erreichtem Ende zuvorzukommen suchte durch die anscheinende Erfindung eines Verbrechens, dessen Aufklärung, heillos, unauflöslich mit Kränkungen verbunden, die Öffentlichkeit in Aufruhr versetzen würde. Der Schreck allerdings, die für uns alle völlig unerwartete Entdeckung der Toten von Villa Opicina an diesem 20. Mai, wie auch das zeitgleiche, ihm sogar zuvorkommende Erscheinen des Romans, sollte uns umso nachhaltiger in die Knochen fahren und dergestalt übermächtig und lähmend in unser Bewusstsein eingehen. Wir waren, so sollte es sich erweisen, vor Überraschungen nicht sicher, nicht einmal sicher mehr vor uns selbst. Justizangestellter Meier Miroslav, er hatte neben Rappaport gesessen, wird der Polizei später erzählen, der Rappaport habe eine zunächst mäßige Hitze in sich aufkommen gespürt und sie Fieber genannt. Er sei dann ganz still geworden, habe nur über Belanglosigkeiten noch reden wollen, Ungereimtes. Habe etwa den Titel des Romans Heldenfriedhof bedauert. Denn der Heldenfriedhof hieße gar nicht Heldenfriedhof und sei auch gar keiner, sondern sei nur ein ganz einfacher Soldatenfriedhof, an den nur die Deutschen mit diesem Namen erinnern wollten. Und was dann, das wisse er nicht mehr, was dann geschehen sei, daran erinnere er sich nicht mehr. Die Kräfte hätten ihn verlassen, auch ihn. Milan Kaczyn-Wohins, der bei der Ankunft des Linienbusses wie zufällig unter den Pressefotografen stand und beobachten konnte, wie Domenico Rappaport sich mit Blitzlichtern boxte und seinen Weg freimachte, glaubt, so sagt er in seiner Arbeit Heldenfriedhof, die Entstehungsgeschichte, Ljubljana 1994, es sei dies zurückzuführen auf die außerordentliche, von Rappaport erlebte Gewalt jener unerwarteten Wiederbegegnung mit seiner Person als Romanfigur, die er nicht verkraften konnte, und umso mehr das Zusammentreffen von beiden, ihm selbst und seiner Romanfigur, mit den wirklichen Toten. Dann nämlich, als er sich verloren, schreiend durch die Menge zu kämpfen gesucht habe und in das Tor gedrängt an Absperrungen scheiterte, doch obzwar zurückgehalten, wild gestikulierend, seine Stadtwerkermütze schwenkend, sich Zugang verschafft habe zu den Gräbereien, aus denen, so zitiert Wohins seine Zeugen, Summgeräusche getreten seien, erstickte in ihrer Tiefe rumorende Laute, in der Mittagshitze siedendes Nass, die er den Gewächsen habe entströmen hören, als seien sie leibhaftig ausschwärmender, fliegender, fliehender Schmerz, ein gleißend aus den Blumen tretendes Keuchen ihrer Tonkunst. In einer abenteuerlichen Sitzung fassten wir den Beschluss hierzu, gegen das Votum einer Minderheit, die es für problematisch hielt, Ängste auslösende Geschehnisse, die sich in Wahrheit nie ereignen würden, so zu beschreiben, als hätten sie sich in der Tat ereignet. Eine Anschuldigung übrigens, auf die Kosulich mit dem für das Kollegium damals unverständlichen Hinweis einging, dass die für den 20. Mai 1962 vorausgesagten Selbsttötungen einer unausweichlichen historischen Notwendigkeit entspringen. Sie sind heute bereits als eine Tatsache anzusehen. Ein bereits vollzogener Akt in Erfüllung des durch Angehörige des Kommandos Reinhardt 1945 auf der Moosbachalm in Kärnten geleisteten Eides. Zur Beruhigung der Redaktion hatte ein Kartograf nachgewiesen, dass der Grenzverlauf des Friedhofareals nicht wie in Kosulichs Roman mit jenem der Staatsgrenze zusammenfiel, sondern in 4 Kilometer Entfernung von dieser markiert war, woraus mühelos abgeleitet werden konnte, dass es sich eben nicht um einen Tatsachenbericht handelte, sondern um die freie Erfindung eines Erzählers. Auch ich selbst hatte, vorsorglich und um jeglichen Zweifel auszuräumen, noch am frühen Morgen des 19. Mai eine Fahrt durch das zu dieser Tageszeit noch ruhige Triest nach Villa Opicina unternommen und, den Beschreibungen Kosulichs folgend, sofort die Grabstelle des Majors Wirth auffinden und mich der Unversehrtheit der an diesem an sich bedeutungslosen Tag mit frischen Blumen geschmückten Ruhestätte vergewissern können. Damit war die Angelegenheit für uns im Prinzip geklärt. Dottore Kosulich schloss offenbar unmittelbar nach der letzten Zusammenkunft in der Redaktion die Niederschrift und auch die Übersetzung ins Slowenische ab, signierte das Manuskript mit Enrico Dürr und trug es kurz vor dem Umbruch der Wochenendausgabe in die Druckerei des Primorski Dnevnik, wo es dann am 15. Mai gesetzt und als Kapitel 1 des Fortsetzungsromans Heldenfriedhof am 19. veröffentlicht wurde. Enrico Kosulich sah in seinem Heldenfriedhof weniger einen Roman als vielmehr einen Untersuchungsbericht. Ein ins Unendliche reichendes, sich in die Wirklichkeit einschreibendes, sie veränderndes Forschungsprojekt. Aus eben dieser Gewissheit hatte er deshalb der in 53 Fortsetzungen für die Wochenendbeilage des Primorski Dnevnik geplanten Veröffentlichung eine Anmerkung zu den Geschehnissen in der Reismühle von San Saba unter der Überschrift »Ein Rückblick erhält endlos vorausschauend überirdisch die Geschichte unserer Grabstätten« vorangestellt, die den Leser und womöglich auch ihn selbst auf die Rückkehr der 14 unter den Romanhelden hausenden Subjekten männlichen Geschlechts an den Ort ihrer Verbrechen einstimmen können sollte. Die nach Domenico Rappaports Aufzeichnungen im Registerbuch noch am 20. Mai bei neuerlichen Wolkenbrüchen besorgte Ausbettung der Toten in die Christkapelle oblag Dottoressa Giulia Bubnitsch vom Triestiner Istituto di Medicina Legale. Den Zeitpunkt des Eintretens des Todes bestimmt der beglaubigte Befund 123 aus 62 jeweils zeitgleich für die Mehrzahl der Soggetti di sesso maschile, Hüllen männlichen Geschlechts, mit zwischen 0 Uhr 00 und 2 Uhr 00. Im Falle von Soggetto 2 und Soggetto 11 mit 6 Uhr 00. Mit der Anmerkung nach Sonnenaufgang, hier 5 Uhr 38. Dottoressa Bubnitsch entnahm Gewebeproben noch am Ort. Sie verfügte überdies die Sicherstellung der in den Gruben bzw. Rocktaschen aufgefundenen Asservate. Und zuletzt, nach Entkleidung der Leichen gegen 11 Uhr, die Aufnahme ins Protokoll der Ausstattung derselben mit Polarwolle, Klettermonturen, darüber Ölhäuten, Bergschuhen, Sonnenbrillen, Wollmützen, Thermowäsche, Handschuhen, Säcken, daran haftenden, abreißbaren, ihrerseits reißfesten Thermobeuteln, Schlafsäcken, Pickeln, Nylonseilen, Steigeisen, Sauerstoffflaschen, Spritzen, Dexamethason, Dollarbündeln, Schokoladeriegel, Notproviant und leeren Ampullen. Wie auch kleinen, in 8 Fällen aus Messing bestehenden Dosen, die auf die Einnahme von Gift schließen ließen. Obwohl der Autor des Romans Dottore Gosulich gegen 8.30 Uhr auf den Friedhof von Villa Opicina zurückgekehrt war, wird er erstaunlicherweise in den von Wohins nach Jahren in Triester Polizeiarchiven aufgetanen Aktennotizen nicht erwähnt. Niemand scheint seine Anwesenheit für so bemerkenswert gehalten zu haben, dass sie ihm aufgefallen wäre, schreibt Wohins, weshalb Kosulich sicherheitshalber wohl am Rande seines Manuskripts Seite 13 die Anmerkung eintrug. Der Autor hat sich zu den diversen diesbezüglichen Spekulationen nicht geäußert. Der Autor hat sich zu den diversen diesbezüglichen Spekulationen nicht geäußert. Eine Anmerkung, die Kosulich wohl als Hinweis darauf in den Text eingesetzt sehen wollte, dass er die Niederschrift des Romans auch anderen, Dritten, Vierten überlassen hatte. Er eben nicht der alleinige Autor des Romans zu sein wünschte. Und sei dies auch nur zu dem Zwecke, meine Gefühle selbst vor denen zu verbergen, die sie bereits kennen. Diese Aussage aus seinem Aufsatz Heldenfriedhof, die Entstehungsgeschichte, sieht Wohins als typisch für Kosulich an, als dem Autor jenes unter dem Pseudonym Heinrich Dürr veröffentlichten Romans, der die Katastrophe angekündigt hatte oder sie herbeigesehnt oder herbeigeführt, von ihr gewusst, sie nicht verhindert, ja, das Verbrechen selbst begangen oder das Verbrechen habe begehen lassen oder vielmehr, dass er namens einer außerirdischen Kraft zu einer Weissagung angehalten worden war. Wobei es doch all dessen ungeachtet unvorstellbar bleiben müsste, dass eine Weissagung solcherlei Selbstmorde oder Morde oder Verbrechen oder wie auch immer am helllichten Tage pünktlich nach dem ihnen passenden Fahrplan ausgeführte Untaten auszulösen je in der Lage hätte gewesen sein können. Die Leichenschau sowie Obduktion des als SESM Due, Soggetto di Sesso Maschile ausgezeichneten Leichnams, Lichtbilder O31 bis 38, Inhaber eines auf den Namen Gustavo Wagner durch das brasilianische Generalkonsulat in Hamburg am 16.04.1961 ausgestellten Reisepasses N-088-644-5378, Asservat 22, erfolgten durch die gutachtende Dottoressa Bubnitsch in Saal 7 der Anatomie des Instituts am Vormittag des 22. Mai 1962. Der Tote war unversehrt geborgen worden, leicht vornübergeneigt, mit Hut, in einen Trenchcoat der Marke Lodenfrei gehüllt. Er hatte in den Rocktaschen Glaskugeln mit sich geführt, honigfarbene, geschliffene Murmeln. Polnisches Kleingeld, wie auch in einem Brustbeutel Schweizer Banknoten. Autoschlüssel, Zigaretten der Marke Rothändle und Schriftsachen, Flugpostpapier. Laut Reisedokument maß er ursprünglich 1,73 Meter, laut Gutachten gegenwärtig 1,77 Meter. Sein Anwachsen um 4 cm ist nicht erklärlich. Das zu Lebzeiten mit dunkelbraun angegebene Augenpaar hat sich in eisblau verfärbt. Der Wagner lag nicht, er stand. Der verkrustete Schaum vor der Mundspalte, wenn auch nicht deren Verkrustung selbst, habe sich im Verlaufe der Autopsie auf die vom Wagner offenbar gleichzeitig mit Schlafmitteln absorbierten Kaliumcyanide zurückführen lassen. Obschon Barbiturate, selbst in größeren Mengen eingenommen, von Blausäurederivaten überholt worden und insofern sinnlos gewesen wären. Der Schorf hingegen, eventuellen Schnitt- oder Bisswunden nur bei Verletzung weicher Verdickungen, Lippen, Mundwinkel zuweisbar, ließe auf keinerlei Gewalteinwirkung schließen und sich deshalb auch nicht erklären. Der untersetzten, durch Blutgruppentätowierung unterhalb der linken Achselhöhle gekennzeichneten dunkelblonden Leiche männlichen Geschlechts sei, noch nach der im Schauhaus von Villa Opicina vorgenommenen zweiten Obduktion, ein Bart zugewachsen. Rote, auf Wangen und Kinn wie unter Wärmeeinwirkung wuchernde, Feuerkäfern ähnliche Stoppeln, die bereits am Tage ihrer Freigabe Backen und Kinn bedeckt hätten und die Annahme bestätigten, dass das Kopfhaar des Wagner gefärbt war. Es könne insofern, so Dottoressa Bubnitsch, aus vorliegenden Erscheinungsmerkmalen geschlossen werden, dass die Person des SSM Due mit dem auf dem Passfoto des brasilianischen Reisedokuments N-088-644-5378 abgebildeten Individuum nicht identisch ist. An die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg. Hiermit und unbesehen der uns noch nicht vorliegenden toxikologischen Erkenntnisse und unter Hinweis auf die in der Anlage beigefügten Lichtbilder Serie O31 bis 38, Ortsbegehungsprotokoll, Finger- und Fußsohlenabdrücke sowie auf die Obduktionsbefunde mit der ergebenen Bitte, in dieser unsere Bevölkerung aufwühlenden Sache die Feststellung der Identität und allfälligen Tätigkeit des ausweislich seines in Kopie beigefügten Reisepasses am 18.07.1911 zu Wien gebürtigen Wagner Gustavo seitens der Hohen Behörde in Anbetracht der unsere Länder verbindenden schmerzlichen Erinnerungen mit Dringlichkeit veranlassen zu wollen. Ehrerbietigst Eduardo Santinelli. Bereits kurz nach Erscheinen von Kapitel 2, am Montag, den 28. Mai, beschuldigte mich der Anwalt der Republik, Eduardo Santinelli, in der Redaktion des Primorski Dniewnik in einer Ad-hoc-Vernehmung der Infraktion in die Registerverzeichnisse der Affari Riservati des Comando Generale der Armata sowie der Weitergabe und Publikation geheimer Vereinbarungen. Die Anwürfe, der Vorwurf des Geheimnisverrats, war lächerlich. Waren doch die abgedruckten Dokumente allesamt nichts als literarische Fiktionen. Trotzdem reagierte die Anwaltschaft der Republik umgehend. Santinelli erwirkte am 28. Montag per Kammerbeschluss die Einleitung eines Eilverfahrens gegen Unbekannt wegen Siegelbruchs. Im Verdacht der Weitergabe der vertraulichen Informationen vermutete er das Institut für forensische Medizin. Noch bevor dieses Gebell aus dem Justizpalast die Redaktion erreichte, besorgte Enrico den Umbruch der dritten Fortsetzung. Ich traf mich mit ihm, wie immer, in ständig wechselnden Kaffeehäusern, Dienstag und Mittwoch zum Frühstück. Über persönliche Nöte verlor er, wie immer, kein Wort. Zudem veröffentlichte ich, noch während die öffentliche Sicherheit in ihrer internen Korrespondenz im Dunkeln über die Hinrichtungspanne rätselte, einen Leitartikel über den Stand der polizeilichen und richterlichen Untersuchung, angereichert, um weitere ebenso fiktive, aber nichtsdestoweniger spektakuläre Dokumente, und drohte, für den Fall der Sistierung des Blattes mit dem Abdruck der Arbeiten in ein anderes Journal auszuweichen und dieses notfalls von Kampfgenossen meiner alten Partisanenbrigade Istriska Divisia verteilen zu lassen. Ich wusste, dass ich, gleichsam ohne es zu wollen, die Justiz und Polizei damit zu unangenehmen Bekenntnissen nötigen und Querverbindungen zwischen deutschen und italienischen Faschisten in einer Weise aufdecken würde, die möglichenfalls den Weg zu einer umfassenden, erschöpfenden Aufklärung freimachen und den Stein ins Rollen bringen könnten. Anlage 1. Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg. An Dottore Eduardo Santinelli, Procuratore della Repubblica, Foro Ulpiano, Palazzo di Giustizia, Trieste.